Das war Bill Nelson, auch so ein Klangtüftler mit der Gitarre, mit Bright Sparks von seiner LP Luminous. Wie schon erwähnt, gerade in den 80ern wurde der Ibo besonders gerne eingesetzt, so auch bei den englischen Psychedelic Furs, deren zweites Album Talk Talk Talk noch die experimentelle Seite der Gruppe präsentierte. So wird dann auch die Gitarre mit dem Ibo eingesetzt. Sie klingt immer ein wenig neben der Spur. Psychedelic Furs mit dem Stück Dump Waiter.